Ja, ich habe da hinten noch ein paar Seiten angeschrieben. Man kann mit mir, das meine ich jetzt ernst, auch über den Vortrag und die anschließende Debatte hinaus im Gespräch bleiben über meine E-Mail. Das ist info@erfüsken.de. Dann habe ich eine Homepage, die lohnt sich in zwei Abteilungen. Da gibt es eine Seite lose Texte. Da lege ich immer ab, was ich so nebenbei an Kleinigkeiten schreibe, was nicht Buchform hat. Das kann man runterladen, das kann man verteilen. Ich habe keine Copyright-Probleme. Dann empfehle ich sehr eine Seite, das ist die dritte dort, www.argutis.de. Das ist eine Bremer Einrichtung, auf der wir Vorträge zu allen möglichen Themen, aktuellen Themen, schon seit Jahren sammeln. Das ist inzwischen eine Riesensammlung. Lohnt sich sehr, sich dort auch mal das ein oder andere runterzuladen. Und die vierte Seite, das ist die Seite der Zeitschrift, bei der ich mitarbeite. Das ist der Gegenstandpunkt. Die einzige marxistische Zeitschrift im deutschsprachigen Raum. So, was der Sebastian über den Vortrag gesagt hat, stimmt auch nicht ganz. Ich habe mir überlegt, ich mache es mal sehr elementar. Ich will mal wirklich einige Elementarier ansprechen, dessen, was Finanzkrise ist, Finanzkrise 1 und Finanzkrise 2. Und zwar deswegen will ich es mal sehr elementar machen, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen dann bekannt ist, weil zu sehr vielen anderen Themen, im Unterschied zu sehr vielen anderen Themen, verhält es sich bei dem Thema Finanzkrise so, dass man sich in der Sache einfach nicht auskennt. Wenn man ein anderes Thema nimmt, Schule oder Demokratie oder Familie, da weiß man, worum es geht. Da kennt man sich in der Sache aus, da geht es dann bloß noch um den Streit. Wie sieht man die Sache? Welche Urteile hat man drüber? Welche Auffassung hat man drüber und so weiter? Alle Abteilungen der Finanzkrise, das ist meine Erfahrung, zehren davon, dass man einfach auch in der Sache sich nicht auskennt. Und jetzt erst so langsam über die Bedeutung, die die Finanzkrise bekommen hat und über die Zeitungslektüre versucht, sich einen Begriff davon zu machen. Deswegen, wie gesagt, mein Entschluss, das mal sehr elementar zu machen. Die aktuellen Sachen von Griechenland bis hin zum Bankenstresstest, den können wir nachher auch noch verhandeln. Das kann man dann einbauen und nachher noch einbauen. Gerade weil ich es so elementar mache und weil ich es wichtig finde, dass die Elementarier dann auch sitzen, bin ich dafür, dass wir das ruhig so machen, dass, weil wir ein relativ kleiner Kreis sind, auch durchaus zwischendurch schon debattiert werden kann, gefragt werden kann, Einwände kommen können und so weiter. Bislang war es ja so, dass alles, was mit Finanzkapital zu tun hatte, abgesehen von denjenigen, die mal in den dritten Band des Kapitals hineingeschaut hatten und bis zur zweiten Hälfte vorgedrungen war, sonst eine Sache der Fachleute war. Darum musste man sich nicht kümmern. Diese ekelhaften Geschichten wie CBS und ähnliche Geschichten gingen einen irgendwie auch nichts an. Das hat sich mit der Finanzkrise gründlich geändert. Da weiß man gerade als kritischer Mensch inzwischen eines auf jeden Fall, das geht einen jetzt was an. Das ist nicht mehr nur die Sache der Fachleute. Und zwar geht es einem aus zwei Gründen was an. Der erste Grund ist der, dass mit dieser Finanzkrise im Kapitalismus einiges durcheinander geraten ist. Eine Krise im bzw. vielleicht sogar des Kapitalismus mit ganz neuen Phänomenen. Der Marx hat zwar schon sehr viel im dritten Band über das Finanzkapital geschrieben, aber einiges von dem, was jetzt existiert und was jetzt zu beobachten ist und erklärt werden muss, das steht auch im dritten Band des Kapitals noch nicht drin. Zum Beispiel, dass aus der Krise eines Segments des Finanzkapitals, nämlich diese Hypotheken, Schulden nicht mehr standgehalten haben, eine Krise des gesamten US-Finanzkapitals geworden ist. Daraus dann eine Krise aller Großbanken geworden ist, global. Das heißt, Banken aller kapitalistischen Nationen in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und jetzt sich die Bankenkrise, die Krise des Finanzkapitals, sogar in eine Staatsschuldenkrise entwickelt hat. Deutlich zunächst mal in Griechenland, aber auch die übrigen EU-Staaten sind in Mitleidenschaft gezogen worden und selbst die USA ist davon nicht unberührt geblieben. Und jetzt sogar verwandelt sich die Staatsschuldenkrise in eine Krise des Währungssystems, eine Krise der Euro-Währung, also der zweiten Weltwährung. Das ist eine Fülle von neuen, das stellt eine Fülle von neuen Phänomenen dar, die einfach geklärt werden müssen. Und da will ich ein bisschen einen Beitrag zu leisten. Der zweite Grund, warum das einen nicht gleichgültig lassen kann, sind die Konsequenzen, die das eben nicht nur für Banker, für Aufsichtsräte und Wirtschaftsminister hat, sondern für die berühmten kleinen Leute, für das Volk von Verdienern oder nicht mehr Verdienern, die sich schon in der ersten Finanzkrise die Frage gestellt haben, was wird eigentlich aus meinen Spargroschen? Man erinnert sich noch an die Schlangen vor einigen englischen Banken, als die vom Staat übernommen wurde. Da haben die versucht, Bilder kannte man aus den 20er Jahren, ihr Geld noch zu retten. Was würde eigentlich eine Währungsreform bedeuten, wenn der Euro tatsächlich kollabiert und eine Währungsreform eingeführt werden muss? Was würde das eigentlich bedeuten? Das sind Fragen. Was ist dann mit meinen Renten? Was ist dann mit meinen Spargroschen? Was ist mit den Arbeitsplätzen dann los? Das sind also die beiden Punkte, von denen ich sagen muss, das muss geklärt werden. Das ist nicht nur eine Sache von Fachleuten, sondern da müssen die Linken sich einen Begriff von machen. So, jetzt geht's los. Wenn man per Zeitung oder Fernsehen in letzter Zeit genauer verfolgt hat, dann weiß man, und das will ich erstmal ins Zentrum stellen, dass neuerdings die Staatsschulden das große Thema sind. Vor kurzem war es noch allein das Finanzkapital. Wie können kapitalistische Staaten das Finanzkapital vom Kollaps retten? Jetzt zusätzlich, das Finanzkapital ist längst nicht aus dem Schneider der Banken, Stresstest belegt das. Jetzt zusätzlich, wie lassen sich Staatsbankrotte abwenden? Und wie lässt sich der Euro retten? Das ist das große Thema. Man weiß von der Sache her, es hat in den letzten Jahren Staatsverschuldungen in bisher unbekannter Größenordnung gegeben. Das ist die Sache. Zu einem problematischen Fall werden diese Staatsverschuldungen in unbekannter Größenordnung dadurch, dass das Finanzkapital die Frage stellt, was taugen diese Staatsschulden eigentlich? Was hat man eigentlich von denen, wenn man die Staatsschulden dieser europäischen Länder in seinem Portfolio hat? Lohnt es sich eigentlich, Staaten, deren Staatskredite problematisch sind, weiter Kredit zu geben? Welchen Staaten? Welchen nicht mehr? In welcher Währung? Und so weiter. Das ist also die Frage, die neuerdings das Finanzkapital an diese Staatsverschuldungssachverhalte stellt. Und der Staat oder die kapitalistischen Staaten, vor allen Dingen die europäischen Staaten, haben aus diesem Grunde, das weiß man auch aus der Zeitung, das ist alles noch nur Phänomenologie, Rettungsprogramme aufgelegt, die den Inhalt haben, die der Frage nachgehen, wie kann man eigentlich diese Schulden, diese Riesenschulden zurückfahren? Muss man Sparprogramme auflegen? Kann man Sparprogramme auflegen? Wo kann man sparen? Wie soll man sparen? Wie kann man sparen, ohne die Konjunktur kaputt zu sparen? Das hat diesen schönen Begriff des intelligenten Sparens, dessen Inhalt niemand weiß, hervorgebracht. Spart man nicht mit jedem Sparprogramm gegen das Wachstum, das doch gerade jetzt in der Krise so nötig ist und so weiter und so fort. Das ist das, was man weiß. Riesenverschuldungen In die Billionen geht das. Das Finanzkapital stellt kritische Fragen an diese Verschuldung. Und die kapitalistischen Staaten sagen, oh, wir müssen etwas gegen die Verschuldung tun, die sie im Augenblick aber ständig weiter betreiben. Daran sind zwei Merkwürdigkeiten festzuhalten. Und diese zwei Merkwürdigkeiten will ich mal entwickeln und die will ich aufklären. Die Merkwürdigkeit 1 heißt, es haben in den letzten Jahren Staaten, kapitalistische Staaten, alle sonst bei ihnen üblichen Vorsichtsmaßnahmen fallen gelassen und sich zur Rettung des Finanzkapitals in Billionenhöhe verschuldet. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen, die will ich nicht erklären, ich will sie bloß andeuten. Da haben sich die Staaten versprochen, gerade die europäischen Staaten mit Maastricht, die Schuldenhöhe zu binden an bestimmte Indikatoren, seien das staatliche Investitionsprozente oder seien es Prozente des Staatshaushalts selber. All das hat in der Finanzkrise keine Rolle mehr gespielt. Die sind einfach gekippt worden, vom Tisch gewischt worden. Die Versorgung der Banken mit Liquidität, an der es ihnen angeblich gefehlt hat, war der Inhalt des Rettungsprogramms. Die Staaten haben Geld in die Banken reingeschossen. Sie haben marode Wertpapiere aufgekauft. Sie haben Garantien für prekär gewordene Bankschulden aufgenommen oder gleich die ganze Bank aufgekauft. Und was machen jetzt die Banken, bei denen die Geschäfte wieder einigermaßen laufen? Oder sofern bei denen die Geschäfte wieder einigermaßen laufen? Sie bedanken sich bei ihren staatlichen Rettern mit Misstrauen in die Staatsschulden. Sie bedanken sich bei ihren Rettern mit Misstrauen in die staatlichen Geldbeschaffungsverfahren, die gerade das Material zu ihrer Rettung herbeigeschafft haben. Sie stellen sich die Frage, wie sicher sind eigentlich die Papiere der Staaten, die ich in meinem Portfolio habe? Soll man sich weitere zulegen? Soll man Staaten weiter Geld leihen? Können die Staaten überhaupt gerade stehen für die Schulden? Soll man da nicht lieber diese Schuldpapiere billig verscherbeln? Und so weiter und so weiter. Und schon war auf diese Art und Weise der Spekulation gegen Staatsschulden Griechenland bankrott, Spanien, Portugal, Italien kurz davor, aber auch französische und deutsche Schuldtitel wurden teilweise kritisch beäugt. Das ist die erste Merkwürdigkeit, die es aufzuklären gilt. Die geretteten Banken reißen ihre staatlichen Retter per Spekulation gegen deren Geldbeschaffungsmethoden rein. Das ist die erste Merkwürdigkeit. Darin stecken einige Fragen. Einfach nur in dieser Besonderheit stecken einige Fragen. Die will ich mal so entwickeln. Offensichtlich, das haben ja die staatlichen Rettungsaktionen der letzten Jahre gezeigt, können kapitalistische Staaten mit ihrem Geld Banken, ja ganze Bankensysteme, vorübergehend vorm Kollaps retten. Das wirft zwei Fragen auf. Wie kriegen die Staaten das eigentlich hin? Wo Staaten kein Geld verdienen, keine kapitalistischen Geschäfte betreiben, deren erwirtschaftete Erträge sie dann in das Bankensystem pumpen würden. Wie kommen Staaten an Geld, das sie dann im Fall der Finanzkrise 1 und 2 zur Rettung des Bankensystems oder ganzer Staaten verwenden? Das ist die erste Frage. Wie kommen die eigentlich an Geld, wo sie kein Geld verdienen, die Staaten? Die zweite Frage. Die Bankenrettung soll, das konnte man auch lesen, dazu dienen, dass die Banken das industrielle Kapital, das immer so lustig Realkapital genannt wurde, als das andere nicht real sei, dass das Finanzkapital dem industriellen Kapital wieder Kredite für ihre Geschäfte geben konnte. Frage, wie sich da stellt, warum pumpt der Staat das Geld nicht gleich ins industrielle Kapital? Warum macht er diesen Umweg über das Finanzkapital? Warum ist es den kapitalistischen Staaten so ungeheuer wichtig, das Finanzkapital zu retten? Wo doch die entscheidende Bedeutung, so heißt es immer, darin gelegen hätte, dass dann das Finanzkapital wieder über Kreditsummen verfügt, mit denen sie die Geschäfte des industriellen Kapitals voranbringt. Das sind zwei Fragen. So, nun habe ich gesagt in der ersten Merkwürdigkeit, dies wird Ihnen, diese Rettungsprogramme werden Ihnen vom Finanzkapital nicht gedankt, sondern umgekehrt. Deren ganz normales Geschäft mit Wertpapieren, man spekuliert auf Bonität und so weiter, sorgt dafür, dass die ihre Retter in erhebliche Nöte kommen. Staaten haben, ich sage es nochmal, riesige Geldsummen aufgewandt, um die Entwertung der Wertpapiere der Banken haltbar zu machen. Und jetzt sorgt umgekehrt das Finanzkapital mit seiner ganz normalen Geschäftstätigkeit dafür, dass die staatlichen Wertpapiere, die Staatsschuldtitel, in unterschiedlicher Weise Griechenland mehr als Deutschland, entwertet werden. Und das wirft schon wieder zwei Fragen auf. Wie können die das? Wie kriegt das Finanzkapital das hin, Staatsschuldtitel zu entwerten? Und zweite Frage, wieso lässt der Staat sich das gefallen? Oder die, ich muss immer sagen, plural, die Staaten, die kapitalistischen Staaten sich das gefallen. Sie hätten doch die Macht, die Banken und mit ihnen gleich die Börsen dicht zu machen. Diese Macht hätten sie. Das haben sie ja historisch auch schon einige Male gemacht. Sie haben es nicht gemacht und nicht, weil ihnen dazu die Mittel nicht fehlt, sondern offensichtlich, weil sie das nicht wollten. Warum denn eigentlich nicht? Mit der Aufklärung dieser Fragen habe ich erstmal im Folgenden genug zu tun. Trotzdem will ich die zweite Merkwürdigkeit, ich habe ja zwei Merkwürdigkeiten angedeutet, noch kurz erwähnen. Inwieweit ich zur Aufklärung von der nachher komme, weiß ich noch nicht. Die zweite Merkwürdigkeit besteht darin, die Staaten, die kapitalistischen Staaten, nicht nur die europäischen, sehen sich genötigt, sich massenhaft zu verschulden. Erst zur Rettung des Banksystems, jetzt mit Auflage von Fonds und so weiter zur Rettung von Staatshaushalten. Und sehen sich zugleich genötigt zu sparen. Sie machen beides. Verschulden sich weiter und sparen. Sie behaupten sogar, sie würden sparen wegen der aufgelegten, früher und neu aufgelegten Staatsschulden. Und zwar rigorose Sparprogramme. Das deutsche Sparprogramm ist in seiner Quantität das größte Sparprogramm der Nachkriegsgeschichte. Und schon wieder stellen sich mir da zwei Fragen. Wenn ich jetzt mal nur auf Deutschland beziehe, dann muss man sagen, das, was der Schäuble da angekündigt hat, der will, glaube ich, 30 Milliarden in 5 Jahren einsparen, um eine Verschuldung, die inzwischen bei Deutschland 1,5 Billionen Euro umfasst, wegzukriegen. Das passt doch nicht. Wie soll denn das gehen? Das ist doch gemessen an der Verschuldungssumme, die insgesamt aufgelaufen ist, nichts anderes als ein Tropfen auf einen heißen Stein. Warum ist dann, was ist dann der Sinn dieses Sparprogramms? Sich darüber endgültig zu entschulden, das geht gar nicht. Es muss einen anderen Sinn haben. Und die zweite Frage, die sich da stellt, warum gehen die Sparprogramme eigentlich immer so eminent, nicht ausschließlich, aber so eminent, zu Lasten der sogenannten kleinen Leute, also der Lohnabhängigen, mit oder ohne Arbeitsplatz, zu Lasten der Sozialausgaben? Warum gelten die Einsparungen bei denen immer als unumgehbar? Und Sparen bei Kapital dagegen sind immer im höchsten Maße strittig. So, das waren meine beiden Merkwürdigkeiten und insgesamt 6 Fragen. Ich fange mal mit der ersten Merkwürdigkeit an, die wird auch den Hauptteil meines Vortrags umfassen und will mal mit der schlichten Frage anfangen, die ich gestellt habe: Wie kommt der Staat an sein Geld? Sein Geld muss man sofort in Anführungszeichen machen. Das kann nicht sein Geld sein, weil er kein Geschäft hat. Und wofür braucht er eigentlich das Geld, der Staat? Ich löse es mal von der zweiten Frage her auf. Wofür braucht er es? Das mache ich sehr kurz und sehr holzschnittartig. Wer da ein Problem mit hat, soll sich dann nachher oder jetzt gleich melden. Staatsgewalt, kapitalistische Staatsgewalt, regiert hierzulande mit Recht und mit Geld. Und beides setzt er in unterschiedlicher Weise dafür ein, dass sein zentrales nationales Ziel, Wirtschaftswachstum, funktioniert. Und zwar möglichst besser, als bei der Konkurrenz läuft. Ich muss das noch ein bisschen genauer sagen. Dann heißt es, er sorgt dafür, dass hierzulande auf seinem Territorium Bedingungen herrschen, damit kapitalistisches Privateigentum sich bereichern kann. Ich betone Bedingungen. Er schafft selbst natürlich kein Wachstum. Er kann nur Bedingungen dafür schaffen. Die kennt man. Das ist Infrastruktur, das ist Wissenschaft, das ist der Ausbildungssektor, das ist die Einrichtung eines Niedriglohnsektors, das ist sozialer Frieden und so weiter. Also Staat schafft nicht Wirtschaftswachstum, sondern stellt den Kapitalisten der Welt Bedingungen bereit, unter denen die sich entscheiden müssen, reichen sie ihn, lohnt es sich, sich hier anzulegen oder lohnt es sich für sie, lieber woanders anzulegen. Das ist übrigens das, was man unter dem Namen Standortkonkurrenz fassen kann. Das Geld, das der Staat dafür braucht, für seinen Haushalt, um diesem Ziel, dem alle Ressorts, behaupte ich mal, dienen, auf die eine oder andere Art und Weise, das Geld, was er dafür braucht, das lässt er sich nicht von seiner Zentralbank drucken. Die drucken zwar auch, aber für einen ganz anderen Zweck. Sondern das Geld, was er dafür braucht, das entnimmt er per Gewalt den gelaufenen Geschäften, den gelaufenen Verdiensten seiner Gesellschaft. Das nennt man Steuern. Der Staat macht sich mit dieser Sorte Beschaffung von Geld für seine Aufgaben, Wirtschaftswachstum, ganz bewusst abhängig vom ökonomischen Erfolg seiner kapitalistischen Nationalökonomie. Klar, prosperiert die, kassiert er bei gleichbleibenden Steuersätzen mehr als umgekehrt. Allerdings handelt er sich mit dieser Sorte Abhängigkeit einen hübschen Widerspruch ein. Die Geldmittel, die der Staat für Wirtschaftswachstum ausgibt, sind nämlich immer zugleich in Abzug vom Wirtschaftswachstum. Sie stellen ja einen Abzug von dem, was alle Geldverdiener, Unternehmer und Lohnarbeiter und sonstige Dienstleister verdient haben und die sich zum Wirtschaftswachstum addieren. Der Widerspruch heißt, er beschränkt mit der Steuererhebung den privaten Geschäftserfolg, den er mit der Verausgabung der Steuergelder in den einzelnen Ressorts seines Staatshaushalts zugleich fördert. Das heißt, der Staat darf also wegen des Zwecks, für den er Steuergelder ausgibt, Wirtschaftswachstum, der Gesellschaft nicht zu viel Steuern abknöpfen. Das heißt aber, je weniger er der Gesellschaft dem Verdienten wegnimmt, desto weniger kann er das Wirtschaftswachstum fördern. Und umgekehrt, je mehr er abknüpft, desto mehr beschränkt er es zugleich. Dieser Widerspruch der kapitalistischen Steuer ist der Grund dafür, dass kapitalistische Staaten schon seit geraumer Zeit gesagt haben, wir können uns zur Pflege unseres Wirtschaftsstandorts nicht allein abhängig machen von den Steuereinnahmen, die diese kapitalistische Ökonomie auf Grundlage unserer Betreuung abwirft. Von dieser Einnahmequelle allein können wir uns und wollen wir uns nicht abhängig machen. Und in der Tat beschafft er sich anderweitig Geld. Er ergänzt die Steuern um eine zweite Einnahmequelle und das sind eben die Staatsschulden. Zweite Einnahmequelle des Staates. Er verschuldet sich. Staatsschulden, was ist das? Was ist das für eine komische Einnahmequelle? Naja, erstmal ganz simpel, der Staat leiht sich Geld. Von wem leiht er sich Geld? Im Prinzip von allen, die Geld übrig haben. Und dieses Geld, was sie übrig haben, anlegen wollen, wie es so schön heißt. Mehrheitlich ist das natürlich, diese Staatsverschuldung, ein Angebot an das nationale und internationale Finanzkapital. Die wittern darin das große Geschäft. Wenn der Staat sich Geld leiht, gibt er dafür einen Beleg aus, einen Schuldschein. Dieser Schuldschein kursiert als Wertpapier, der hat diverse Namen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Und wenn die Transaktion vorüber ist, wir also den Staat als Schuldner und den Kreditgeber als Gläubiger haben, muss man feststellen, da haben beide was davon. Der Staat hat zusätzliches Geld für seinen Haushalt und die Gläubiger, ich bleibe mir jetzt vor allen Dingen beim Finanzkapital, die haben zwar Geld weggegeben, dafür aber eine Bescheinigung vom Staat erhalten, einen Staatsschuldschein erhalten, auf dem steht, dass er zu bestimmten Zeitpunkt sich zur Rückzahlung, also zur Tilgung, und zwar mit Zins verpflichtet. Und das bedeutet für die Banken etwas ganz Entscheidendes. Für die Banken heißt das nämlich, dass erstens das weggegebene Geld, das an den Staat geliehene Geld, nach wie vor ihres ist. Sie haben es ja nicht verschenkt, verkauft sowieso nicht, Geld verkaufen ist ja immer eine schwierige Sache. Sie haben gesagt, ich leihe es dir, Staat, und du darfst es benutzen. Zweitens, und das ist jetzt das Entscheidende, Sie haben aus Geld durch diesen Verleihakt Ihr Geld zu Kapital gemacht. Ihr Geld hat sich qua Versprechen, das mit dem Wertpapier und dem Versprechen auf Verzinsung, was darin eine Rechtsform hat, gegeben ist, vermehrt. Da ist Ihr Geld durch das Versprechen auf Verzinsung mehr Geld geworden. Und das ist genau der Kasus Knaxus, auf den es dem Finanzkapital zunächst ankommt. Dieses Geld, das sich dann in der Hand des Staates befindet, das hat er seiner Gesellschaft eben nicht per Gewalt weggenommen, wie bei den Steuern, sondern dieses Geld hat er kassiert und das Kassieren steht zugleich für ein gutes Geschäft jener Abteilung des nationalen Kapitals, aus dem sich die Kreditgeber rekrutieren, nämlich des Finanzkapitals. Der Staat hat also mit dem Leihgeschäft zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. In der Art, wie er sich für kapitalistisches Wirtschaftswachstum Geld bei der Finanzwelt besorgt, sorgt er zugleich in einer Sphäre seiner Nationalökonomie, nämlich dem Finanzkapital, unmittelbar für zusätzliches Geschäft, für zusätzliches Wirtschaftswachstum. Die verbuchen das Verliehene als Kapital, das gewachsen ist. Leihsumme plus Zins, das ist jetzt Staatswerk und ist ein Teil des nationalen Wachstums. Die Frage, die sich da jetzt anschließt, heißt, auch wiederum sehr elementar, warum bzw. worauf leihen eigentlich Banken Staaten Geld? Die Frage muss man sich deswegen mal stellen, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Staat doch selbst nichts verdient. Der verdient nichts, sondern gibt nur aus, was er sich per Gewalt oder per Kredit leiht. Wenn man es mal vergleicht, dann wird es vielleicht noch deutlicher. Wertpapiere von kapitalistischen Unternehmen, wie zum Beispiel Aktien, da ist die Sache klar. Da ist ein Geschäft dahinter. Da ist ein Geschäft dahinter als eine Sicherheit. Beim Staat ist das erstmal nicht der Fall. Wie wollen denn die Banken, kann man sich die Frage stellen, eigentlich wieder an ihr Geld kommen, wenn der Staat selbst doch keine eigene Einnahmequelle hat? Das ist eine sehr wichtige Frage und ich will die Antwort auf die Frage mal so beginnen. Ja, zunächst ist es so, dass es wie bei jedem Kredit, den das Finanzkapital auch dem privaten Geschäft des industriellen Kapitals oder auch untereinander gibt, ist auch der dem Staat gegebene Kredit nichts anderes als ein Versprechen auf vorweggenommene Einnahmen, auf irgendwelche vorweggenommenen Einnahmen. Ich gebe dir Geld und verspreche mir, dass ich es mit Zins wiederbekomme, weil ich darauf setze, dass du irgendwann über das Geld verfügst, mit dem du die Leihsumme tilgen und den Zins kassieren kannst. Diese Logik beherrscht auch den Kredit, den das Finanzkapital dem Staat gibt. Bloß, wie gesagt, mit den Sicherheiten ist es so eine Geschichte. Nochmal zu dem normalen Geschäft. Wenn ein Finanzkapital einem industriellen Kapital einen Kredit gibt, dann spekuliert es drauf, dass dieses Geschäft des industriellen Kapitals in Zukunft tatsächlich etwas abwirft, und zwar so viel abwirft in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt, dass das Bankkapital den Kredit plus Zins zurückkriegt. Dasselbe übrigens auch bei den konsumtiven Krediten, also bei den Kleinkrediten. Da sagt die Bank auch, ich glaube, dir, den Unterlagen, die du beigebracht hast, dass deine Verdienste weiter fließen, dass du deinen Arbeitsplatz behältst und mir deswegen irgendwann den Kredit plus Zins zurückzahlen kannst. Beim anderen sagt er dir, glaube ich es nicht, du kriegst keinen. Aber beim Staat, auf welche Einnahmen setzt das Finanzkapital? Doch nie im Leben auf die Steuern, von denen sich der Staat gerade mit der Staatsverschuldung unabhängig gemacht haben wollte. Die Sicherheit, auf die die Staatspapierkäufer setzen, ist zunächst mal, muss man sagen, nichts als die Macht, die der Staat über seine kapitalistische Gesellschaft hat. Nichts als die Macht, die der Staat über seine kapitalistische Gesellschaft hat. Vertraut wird also von der Corona der Geldverleiher auf die Macht des Staates. Ich habe das Sagen über diesen Laden und auf den Willen des Staates, mit seiner Politik gute Geschäfte für das private Kapital zu ermöglichen. Wohlgemerkt, ich habe es vorhin schon gesagt, ins Werk setzen kann der Staat das Wirtschaftswachstum nicht. Er kann nur alles Mögliche tun, damit Kapitalisten bei ihm gute Geschäfte machen. Von daher ist natürlich dieses Setzen auf die Macht und auf den Willen des Staates, Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, auch eine grundspekulative Angelegenheit. Ich halte also erstmal fest, die Wertpapiere des Staates basieren auf bzw. beziehen ihren guten Ruf, den sie gerade in Deutschland immer noch haben, zunächst einmal durch nichts als die Hoheit des Staates, durch nichts als die Staatsgewalt und deren Wirkmacht in Sachen Wirtschaftswachstum. Mit dem Kauf der Wertpapiere, Kauf ist eigentlich falsch, dahinter steckt ein Leihakt, habe ich gesagt. Das heißt, mit dem Kredit an den Staat spekuliert die gesamte Gläubigergemeinde darauf, dass der Staat seinen Laden, seine kapitalistische Gesellschaft so fest im Griff hat, seine Leute hierzulande, sein Volk so im Griff hat, den sozialen Frieden so sehr garantiert, dass bei ihm tatsächlich Wachstum zustande kommt. Alles hört auf mein Kommando. Ich sorge dafür, dass der Rechtsstaat als die Rechtsform des Kapitalismus funktioniert. Und ich lege Beweis dafür ab, dass das Volk bei der ganzen Sache mitmacht. Und der schönste Beweis sind die alle 4 Jahre laufenden Tests auf die Zustimmung des Volkes in Sachen Wahl. Das ist nichts anderes als Zustimmung zu diesem eingerichteten demokratisch-kapitalistischen System. Spekuliert wird also von der Gläubigergemeinde, um das nochmal so zu sagen, auf etwas Doppeltes. Auf die Schlagkraft, die die Staatsgewalt über seinen Standort hat und entfaltet. Das ist Hoheit, das ist Macht, Gewaltausübung per Recht. Und darauf, dass er diese Schlagkraft politisch rücksichtslos nur für den einen Zweck einsetzt, Bedingungen für Wirtschaftswachstum zu schaffen. Also nicht für goldene Badewannen für Frau Merkel, kostenloses Gesundheitswesen, kostenlose Freizeitparks, gute Bildung für alle, billiger und guter Wohnraum für alle, nichts davon, sondern der Maßstab der Schaffung der Bedingungen heißt Wirtschaftswachstum. Ich habe schon gesagt, hierzulande seit 5, 6 Jahren Sozialabbau. Noch Schmidt hat sich gerühmt, den fundiertesten Niedriglohnsektor Europas geschaffen zu haben. Die Gewerkschaft laufen an der Kandare und so weiter und so fort. Dass es sich übrigens dabei so verhält, wie ich gerade entwickelt habe, dass bei der Staatskreditierung so von der Gläubigergemeinde spekuliert wird, lässt sich auch nochmal an der staatlichen Zinspolitik ablesen. Da gibt es eine Besonderheit, die wird vielleicht dem einen oder anderen von euch aufgefallen sein. Die Besonderheit heißt, Staatskredite mit hohen Zinsen stehen nämlich bei denjenigen, die sie kaufen, nicht automatisch für gute Geschäfte. Es verhält sich vielmehr so, dass Staaten, um deren Papiere das internationale Finanzkapital einen Bogen macht, warum, werde ich gleich erklären, die Kreditgeber mit hohen Zinsversprechen locken, zwingen zur Geldüberlassung. Können sie diese ja nicht. Das Ganze ist ja als Leihgeschäft organisiert. Aber sie können Angebote machen. Angebote der Art, wir wissen, die Papiere von uns sind nicht ganz so gut wie die von den USA, von den Japanern oder von Deutschland. Aber dafür versprechen wir euch, das Ganze zu kompensieren mit hohen Zinsen. Mit den hochverzinslichen Papieren soll dann der Spekulation gegen seine wenig vertrauenserweckende Grundlage, schafft der Staat wirklich bei sich Wachstum, zweifelhaft, entgegengearbeitet werden. Bei den Weltwirtschaftsmächten verhält sich es immer umgekehrt. Relativ niedriger Zins steht für sichere Papiere. In diese Papiere geht man, obwohl der Gewinn nicht hoch ist, aber die Papiere, das heißt die Garantie von Rückzahlung per Zins und all dem, was sich noch mit den Papieren machen lässt, ist hoch geratet. Das ist mein erster Teil. Ich will den mal so zusammenfassen. In der ganzen Sache, die ich jetzt entwickelt habe, steckt eine Härte. Was ich jetzt über Staatsschulden entwickelt habe, über dieses Verhältnis Staat als Schuldner und Finanzkapital als Geläubner. Die Leichtigkeit der Staatsverschuldung, die bislang die ganze Sache charakterisiert hat, bis Ende 2007, die Leichtigkeit der Staatsverschuldung ist nichts anderes als ein Beleg für die erfolgreiche Unterwerfung der Gesellschaft hierzulande unter das kapitalistische Regime durch den Staat. Je leichter das funktioniert, desto sicherer sind sich alle Beteiligten, das Volk macht mit. So. In meinem zweiten Teil will ich mal nachweisen, dass die Sache für das Finanzkapital, die Sache mit den Staatsschulden für das Finanzkapital längst noch nicht zu Ende ist, wenn sie sich über Zins freuen, sondern da eigentlich erst anfangen. Für das Finanzkapital stellen nämlich diese Staatsschuldtitel eine Bereicherungsquelle noch in ganz anderer Art dar. Und die ist der eigentliche Witz der ganzen Angelegenheit, die gegenwärtig alle Abteilungen, Staaten, Banken, Bankaufsichtsorgane beunruhigt. Und über diese Sache beantwortet sich auch die Frage, die ich noch nicht geklärt habe in meinem ersten Teil. Warum der Staat Geld ins Finanzkapital pumpt und nicht gleich ins industrielle Kapital, wo doch immer gesagt wird, das Finanzkapital braucht Geld, um dem industriellen Kapital mehr Kredit zu geben. Also die Erklärung des Umwegs wird sich jetzt erst ergeben. Ich habe gesagt, die Staatsschulden sind für das Finanzkapital deswegen so eine wunderbare Sache, weil der staatlich verbürgte Anspruch auf Zins aus ihrem Geld, woher sie das auch immer haben, was sie da dem Staat leihen, ist eine andere Frage, Kapital macht. Die Wertschätzung solcher Papiere erlaubt es aber dem Finanzkapital zusätzlich, diese Papiere selbst wieder zur Grundlage und zum Mittel ihrer Bankgeschäfte zu machen. Und die sind heiß. Sie können nämlich zum Beispiel diese Staatsschuldtitel erstens teurer verkaufen, als sie sie eingekauft haben. Die Kalkulation geht natürlich immer, da muss ich mehr dafür kriegen, als die Rückzahlung, also die Tilgung plus Zins ergeben hätte. Das geht. Das ist der Markt der Rentenpapiere, der Staatspapiere. Sie können sie aber auch bei sich belassen in ihren Tresoren und das Ganze als Grundlage, als eigene Sicherheit für die Vergabe von Krediten nehmen. Sie räumen industriellen Kapitalen oder anderen ein Konto ein. Ihr könnt euch bedienen bei uns natürlich auch wiederum zu Zinsen in folgender Höhe. Das ist bei uns gedeckt durch Schulden, die der Staat bei uns gemacht hat. Eine komische Geschichte. Oder Sie können sagen, ich habe so und so viel Staatsschuldpapiere in meinen Tresoren. Hallo Bank, so und so, leih mir doch mal gutes Geld aufgrund dieser Sicherheit, die ich bei mir in den Tresoren habe. Oder Sie können auch, das sage ich nur als Nebengeschichte, Staatspapiere aller Art bei Notenbanken, also bei den Zentralbanken hinterlegen und dafür das sogenannte frische Geld sich holen, das sie dann in ihre Bankgeschäfte einspeisen. Und darin steckt schon eine Besonderheit, die muss man sich mal richtig klar machen. Schulden, Schuldscheine werden auf diese Art und Weise zu Geld, das sich im Geschäftsleben der Banken nochmal zusätzlich vermehrt, also Kapital wird. Wie kann das gehen? Schulden, das Gegenteil von Geldverfügung, wird zu Kapital. Wie soll das gehen? Da steht, muss mal kurz in unsere Sphäre des kleinen oder nicht vorhandenen Geldes zu übertragen, irgendwie alles auf dem Kopf. Unser Verhältnis zu Schulden, wie sieht's aus? Schulden hat man nicht gern. Die Schulden will man schnell wieder loswerden. Die gelten bei vielen und übrigens nicht nur bei Großmüttern immer noch als Ausweis ihres Versagens in Sachen Geld verdienen. Man findet immer wieder in Zeitungen kleine Bemerkungen, kleine Nachrichten, wo der Familienvater seine ganze Familie ausgelöscht hat, weil er aus der Schuldenfalle nicht mehr rausgekommen ist. Und das als eine ehrenrührige Sache, die er seiner Familie nicht zumuten wollte, betrachtet. Auf Pump leben, das ist ehrenwürdig, ehrenrührig. Beim Staat ist das alles anders. Der verschuldet sich auf Teufel komm raus, der hat überhaupt kein Problem damit, auf Pump zu leben. der häuft Schulden auf Schulden und tut das Geld in seinen Staatshaushalt und tut damit so gute Dinge wie Einrichtung eines Niedriglohnsektors und so weiter und so fort. Die Familien dürfen neuerdings, sofern sie in der Schuldenfalle sind, ich glaube RTL ist oder Pro7 nachmittags anschalten und gucken, wie sie aus der Schuldenfalle rauskommen. Es ist eine eigene Fernsehsendung eingerichtet worden für diese Abteilung. Wie komme ich aus Schulden raus? Da soll mal so eine Familie sagen, wieso das Problem, wenn es der Staat nicht hat, wieso soll ich es denn haben? Der will da auch nicht rauskommen aus der Schuldenfalle. Oder die andere Sache, wie stellen sich Banken an, wenn tatsächlich einmal unser einer, ich muss mich vielleicht ein bisschen ausnehmen, ist ja aber wurscht, ihr. Wie stellen sich Banken an, wenn wirklich mal jemand aus realer Geldnot zur Bank kommt und Schulden machen will? Wenn reale Geldnot zum Schuldenmachen zwingt, sei es nur in der Form, dass das Girokonto überzogen wird. Ihr wisst, was man da für Wucherzinsen zahlen muss. Beim Finanzkapital, das Finanzkapital will diese Staatsschulden auch nicht schnell wieder loswerden. Fasst sie überhaupt nicht mit spitzen Fingern an. Um Gottes Willen, ich habe mich verschuldet beim Staat. Was wird nur draus? Die können gar nicht genug von diesen Papieren haben, wenn sie denn gut geratet sind. Sie sind für sie wie Kapital in der unmittelbaren Form, dass es sich vermehrt, weil sie Zins kriegen, und in der vermittelten Form, dass sie die Grundlage einer Vielzahl von Geschäften sind, über die sie weiter Kredite vergeben, kassieren und so weiter und so fort und ihr Kreditgeschäft ankurbeln. Das ist wie eine wundersame Geldvermehrung. Man muss sich es mal so vorstellen. Ich ziehe mal zwei Schritte durch. Bank leiht dem Staat 1 Million. Dann ist das Geld beim Staat und nicht mehr bei der Bank. Was macht die Bank? Sie verbucht es als 1 Million plus Zins bei sich. Und diese Verbuchung von 1 Million plus Zins bei sich, Geld, was sie nicht hat, was zwar noch ihr Eigentum ist, aber beim Staat liegt, ist jetzt wiederum Grundlage für die Beschaffung von neuem Kapital. Beispielsweise. Jetzt ist die eine Summe beim Staat und die andere Summe und dieselbe Summe, über dieselbe Summe verfügt jetzt die Bank schon wieder, weil sie auf der Grundlage dieser komischen Staatsschuldscheine sich woanders Geld geliehen hat. Verdoppelung. Oder auf der Grundlage der Papiere leiht sie industriellem Kapitalkredit, zieht daraufhin Zins. Wenn sie also ihr eigenes verliehenes Kapital wiederkriegt, kriegt sie vom Staat Zins und sie kriegt von den industriellen Kapitalisten Zins, den sie auf der Grundlage dieser Schuldtitel Geld geliehen hat. Und so weiter und so weiter und so fort. Das kann man sich noch beliebig weiter verlängert vorstellen. Das pure Versprechen des Staates, wohlgemerkt des Staates, mit den Bestimmungen, Hoheit über seinen Laden, erfolgreich ausgeübt und der Wille, diese Hoheit einzusetzen für Wirtschaftswachstum, das pure Versprechen auf Rückzahlung durch den Staat plus Zins fungiert beim Finanzkapital als Mittel der Geldvermehrung. Und genau darüber, über diesen Mechanismus, den ich jetzt genannt habe, den man noch ausbauen kann, wird die Kreditmenge, die in der Gesellschaft verfügbar ist, über das Finanzkapital verfügbar wird, mit dem das produktive Kapital dann versorgt wird, ungeheuer aufgebläht, ungeheuer vergrößert. Und zwar so ungeheuer, dass Leute heutzutage, sofern sie über produktives industrielles Kapital verfügen, heute in der Regel nur noch mit Schulden operieren. Jedes industrielle Kapital muss ausweisen, eine merkwürdige Sache, über die muss ich mal klar werden. Was habe ich an Eigenkapital, was habe ich an Fremdkapital? 10% Eigenkapital, 90% Fremdkapital. 90% ist Arbeit mit Kredit, den Sie von den Banken haben. 10% Eigenkapital. Muss ich mal vorstellen, was eine Aktiengesellschaft ist. Alle großen Betriebe sind Aktiengesellschaft. Die haben überhaupt kein Eigenkapital. Die arbeiten nur mit Kredit. Aktien sind ja nichts anderes als, da haben Aktienkäufer dieser Aktiengesellschaft Geld geliehen. Das ist dann das Kapital dieser Aktiengesellschaft. Und der Schein, den sie dann kriegen, dieser Aktienzettel, ist der Beleg dafür, dass die Aktionäre einen Teil des Gewinns als Dividende kassieren dürfen. Der Hauptpunkt ist allerdings auch bei den Aktienbesitzern, nicht, dass sie auf Dividende spechten, sondern auf Wertsteigerung der Aktie an der Börse und so weiter. Diese ungeheure Aufblähung über das Finanzkapital auf der Grundlage von Schulden, Schulden zu Geld zu machen und die in Kapitalfunktion zu setzen, bläht sich die Kreditsumme so groß auf, dass solche kleinen Mädchenrechnungen wie verleihen kann man nur, was man verdient hat, einfach Geschichte sind. Das ist übrigens auch schon bei Marx am Ende des 19. Jahrhunderts widerlegt gewesen im dritten Band, dass es so nicht funktioniert. Es ist nicht so, dass ein Teil des Gewinns, der auf der Bank liegt, von irgendeinem industriellen Kapital, dann die Summe ist, die das industrielle Kapital verleihen kann. Bis zu dem Zeitpunkt, wo das industrielle Kapital selber wieder das Geld braucht und das Finanzkapital es zurücktransferieren muss. Nein, Kredit ist heute nichts anderes als Schulden. Zum großen Teil Schulden. Übrigens Schulden nicht nur vom Staat, sondern von anderen Abteilungen, auf die ich aber nicht eingehen möchte. Es ist also nicht so, dass die Verleihsumme heute sich aus der Akkumulation von Verdientem ergibt. Davon hat sich das hiesige kapitalistische Geschäft völlig frei gemacht. Verliehen wird auf der Grundlage von Schulden. Das bläht die Kreditsumme ungeheuer auf. Diese vollständige Entgrenzung des Kredits, das, was ich Aufblähung der Kreditsumme durch dieses Verhältnis von Staatsschulden und Finanzkapital genannt habe, das ist es übrigens, worauf der Staat so großen Wert legt, wenn er sagt, ich muss das Finanzkapital retten. Die Summe nur dem industriellen Kapital gegeben, wäre die Begrenzung des Kreditvolumens und damit in der Konkurrenz des industriellen Kapitals auf dem Weltmarkt ein echter Nachteil. Aufblähen tut sich durch diese Geschäfte des Finanzkapitals, von denen das Finanzkapital selber natürlich wunderbar profitiert. Übrigens kann ich das nochmal so zusammenfassen. Der Grund dafür, warum der Staat an der Bankenrettung interessiert ist, das Geld für die Bankenrettung ausgibt, ist nicht allein damit gegeben, dass der Staat mit seiner Staatsschuld dem Finanzkapital selbst nur zu Wachstum verhilft über den Zins. Das ist sozusagen nur das Abfallprodukt. Der entscheidende Grund ist das, was ich eben gesagt habe. Auf diese Art und Weise wird das Schwungrad in Gang gesetzt, dass das industrielle Wachstum mit Kredit versorgt, jenseits dessen, was das industrielle Kapital selbst verdient, mit Wachstum auf der Grundlage von Kredit, der selbst auf Schulden aufbaut oder aus Schulden besteht. Sofern das wiederum Wachstum befördert, Aufblähung der Kreditmenge, Vergabe der Kredite an das industrielle Kapital, die machen damit ihre Geschäfte, das fördert Wachstum. Wenn das so abläuft, so normal abläuft, wie es eine Zeit lang lief, beglaube ich das natürlich wieder den Zusammenhang von Finanzkapital und Staatsschulden. Ja, das sind Staatsschulden, die hat der Staat, das ist Geld, geliehenes Geld, mit dem der Staat ordentlich umgegangen ist. Da ist ja tatsächlich eine Wirtschaftspolitik rausgekommen, die zu Wachstum geführt hat. das sind Staatsschulden, die werden gleich AAA geratet oder sowas ähnliches. Das sind dann Staatspapiere, die werden weiterhin gern gekauft. Ihnen trauen die Gläubiger aus dem Bereich des Finanzkapitals zu, dass sie von einem Staat herausgegeben werden, der insgesamt mit seiner Hoheit für erfolgreiches kapitalistisches Wachstum im Verhältnis zu der übrigen Konkurrenz steht. Der Nebenwitz dabei ist natürlich, dass es ein Wachstum ist, für das Staat und Finanzkapital selbst die Bedingungen geschafft haben. Der Staat per Wirtschaftspolitik, Infrastruktur, Ausbildung, Wissenschaft und so weiter und das Finanzkapital mit der Aufblähung der Kreditsumme. Übrigens auch das nur eine Bedingung für Wachstum. Ob jetzt aus dem Kredit, den die Bank dem industriellen Kapital gibt, ein Geschäft wird, hängt ja nicht am Finanzkapital, hängt auch nicht an der Höhe der Kreditsumme, sondern an der Konkurrenz und der Durchsetzung der Ausbeutungsresultate auf dem Weltmarkt. Das ist also der Witz an der ganzen Angelegenheit. Massenhaft Schulden, vor allen Dingen Staatsschulden, erfolgreich in Geld zu verwandeln, das als Kredit fungiert und damit Kapitalfunktion erfüllt. Staatsschulden haben sich als Kapital zu bewähren. Und zwar über diesen fast schon zirkulär zu nennenden Mechanismus zwischen Staat und Finanzkapital. Das ist das, worauf es ankommt. Übrigens eine Nebenbemerkung. In der Presse erfährt man immer nur, der Staat hätte das Finanzkapital retten wollen, weil es denen an Liquidität gefehlt hat. Denen hat es nicht an Liquidität gefehlt, den Banken. Was die Banken in die Krise gebracht hat, war, dass ihr Geld, dass ihre Kredite sich nicht mehr als Kapital verwertet haben. Die Qualität des Verhältnisses ist das Problem gewesen und nicht die Quantität der Verfügung über Geld. Ich habe vorhin die Frage der Sicherheit nur halb beantwortet. Die Frage der Sicherheit des Kreditverhältnisses, dass das Finanzkapital zum Staat eingeht. Wie geht das eigentlich? Wie kann man sich darauf verlassen, dass der Staat tatsächlich das Geld zurückzahlt? Die halbe Beantwortung bestand darin, dass ich gesagt habe, sie verlassen sich auf Hoheit und Willen, den ganzen Laden, den ganzen Standort für kapitalistisches Wachstum zurechtzumachen. Damit ist aber die Rückzahlungsfrage noch nicht endgültig geklärt. Wie geht die Rückzahlung? Der immensen Staatsschulden an diejenigen, die sie dem Staat geliehen haben. Da ist zu bemerken, dass das Finanzkapital, fast möchte man sagen merkwürdigerweise, kein Problem mit einer Praxis hat, in der Staat sie ausübt, die unter Geschäftsleuten schon mal sehr kritisch beäugt wird. Nämlich mit der Praxis, die Schulden rückzubezahlen durch Aufnahme von immer neuen Schulden. Wenn Geschäftsleute ankommen und sagen, ich brauche einen Kredit bei der Bank X, um meine Schulden bei der Bank Y zurückzuzahlen, dann gibt es einen Kurzschluss zwischen den beiden Banken und dann wird festgestellt, ob der noch kreditwürdig ist oder nicht. Auf jeden Fall ist es immer ein Zeichen dafür, dass ein Geschäft nicht so funktioniert hat, dass er aus dem akkumulierten Reibach seine Schulden zurückzahlen kann. Das ist immer ein erstes Anzeichen dafür, dass das Geschäft nicht läuft. Ganz anders beim Staat. Der Staat zahlt Schulden zurück, indem er neue Schulden auflegt. Das ist gängige Praxis. So läuft es schon seit Jahrzehnten. Der akkumuliert Schulden. Es gibt irgendwo hier auch in Deutschland eine Schuldenuhr, die zeigt, wie viel Schulden pro Sekunde der Staat jeweils akkumuliert. Und jedermann weiß auch, die reichsten kapitalistischen Staaten haben die größten Schuldenberge aufgehäuft, ohne dass es in der Vergangenheit, sofern es gut ging, und bislang ging es ja relativ gut, ein Problem war. Kleine Einfügung an der Stelle. Man muss aufpassen, wenn es in der Zeitung heißt, wenn der Schäuble oder irgendein Finanzminister sagt, wir wollen uns entschulden. Das ist Quatsch. Das geht gar nicht. Das kriegen die gar nicht hin. Der Staat entschuldet sich nicht, sondern der kann allenfalls beschließen, dass er das Netto-Schuldenprogramm ein wenig runtersetzt. Also weniger neue Schulden macht, zusätzliche neue Schulden macht für den Haushalt. Aber immer wieder neue Schulden auflegt für die Zinsbedienung beispielsweise. Da darf man sich nicht durcheinander bringen lassen. Also einen ausgeglichenen Haushalt als Ziel des Staates ist eine Albernheit. Fallt nicht drauf rein. Wenn die Papiere des Staates sicher sind, das heißt, wenn die Staatspapiere als Kapital fungieren, wie ich entwickelt habe, also nationales Wachstum generiert, dann finden sich ja auch schnell immer wieder neue Gläubiger, die dem Staat seine neuen Staatsschulden abkaufen, mit denen er dann zu einem Teil die Schulden zurückzahlt plus Zins, die in der Vergangenheit von ihm aufgenommen worden sind. Wenn die Papiere gut gezeichnet sind, dann werden die jeweiligen Kontingente von Staatspapieren auch, wie es so schön heißt, sofort überzeichnet. Da ist mehr Interesse daran, als der Staat sich im Augenblick verschulden kann. Und da ist es schon mal egal, wenn der ganze Zirkel läuft, schon mal egal, ob diese Staatsschulden zur Staatsschuldenbedienung oder zur Wirtschaftsförderung, zur Wachstumsförderung eingesetzt werden. So. Mit dem, was ich jetzt entwickelt habe, habe ich das theoretische Rüstzeug beieinander, um die aktuelle Staatsschuldenkrise allgemein und im Besonderen in Sachen Griechenland zu erklären. Ich habe den Grund dafür herausgearbeitet, warum dem Staat an dieser Symbiose mit dem Finanzkapital so gelegen ist. Ich habe herausgearbeitet, es handelt sich um einen, ich sage es nochmal so in Kurzform, um einen praktisch in dem Zusammenspiel zwischen Staat und Finanzkapital ins Werk gesetzten Zirkel. Der funktioniert praktisch. Der Staat leiht Geld für Wirtschaftsförderung, leiht sich Geld für Wirtschaftsförderung. Das Finanzkapital macht aus diesen Schulden Kapital, die über Kredit selber ihren Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisten sollen. Und wenn das funktioniert, geht die Staatsverschuldung wieder leicht ihren Gang. Das Finanzkapital bedient sich bei ihm und dann geht es wieder von vorne los. Doch wenn der Staat das so geliehene Geld primär oder gar nur zur Rettung von Banken oder primär oder gar nur zur Rettung von ganzen Staaten vor dem Staatsbankrott, wie es bei Griechenland der Fall war, ausgibt oder reserviert als Fonds, dann kommen bei den Banken, selbst bei denen, die vorher zu den Geretteten gehörten, mit Staatsgeld Geretteten gehören, Zweifel in die Bonität der Staatspapiere auf. Wenn die Banken mitbekommen, dass mit dem geliehenen Geld überhaupt kein Wachstum angekurbelt wird oder keine Wachstumsbedingungen geschaffen werden, sondern geradezu umgekehrt allein eine Krise oder gar ein Kollaps von Teilen des gesamten kapitalistischen Geschäftslebens verhindert werden soll. Das heißt, wenn Sie mitkriegen, dass dieses Geld, was der Staat sich von Ihnen borgen will, selbst für den staatlichen Zweifel in weiteres Wachstum steht oder gar für ausbleibendes Wachstum, für Minuswachstum steht, Bankrotte signalisiert, dann spekulieren Banken schon mal gegen Staatsschuldtitel. Kaufen sie nicht. Und sie nicht zu kaufen, heißt sie auf den entsprechenden Märkten zu negativer zu bewerten. Das heißt dann, dass dem Staat genau an der Stelle das Geld zur Schuldenbedienung in seinem Haushalt fehlt. Dann bleiben seine Rettungsaktionen aus. Und wenn es hochkommt, er die Schulden gar nicht mehr bedienen kann bei sich selbst, dann macht er auch schon mal Bankrott. Der griechische Staat hat Bankrott gemacht. Es ist bloß nicht so genannt worden, weil die Europäische Union diesen Fonds aufgelegt hat. Das ist das Werk einer Spekulation gegen Staatsschulden, bei denen das Bankkapital in doppelter Weise die Frage stellt, hat dieser Staat eigentlich noch eine funktionierende Hoheit über sein Land? Und hat er eigentlich die Mittel, vielleicht sogar, hat er auch den Willen, alles, was in seiner Macht steht, zu tun, um weiterhin Wirtschaftswachstum anzukurbeln? Und das Spekulieren gegen diese Staatsschulden, in der ersten Abteilung sie einfach nicht zu kaufen, sagen, nein, wollen wir nicht. Da kannst du mir noch so viel Zinsen für geben. Ich will die nicht. Das kommt dem gleich, was man in der Soziologie die self-fulfilling prophecy nennt, die übrigens jeder Spekulation, ob sie nach unten oder nach oben geht, eigen ist. Da bezweifelt das Finanzkapital die Bonität dieser Staatsschulden, kauft sie nicht und schon gehen die in den Keller. Übrigens umgekehrt, wie gesagt, genau dasselbe. Die Spekulation, erste Abteilung, sie kaufen sie nicht, habe ich gesagt. Zweite Abteilung, sie haben sie aber in ihrem Portfolio und überlegen, wie sie sie loswerden können, bevor sie weiter sich entwerten. Stoßen sie ab, um zu retten, was noch zu retten ist. Schon wieder geht dasselbe los. Kaum verkaufen sie, merken die Märkte auf und sagen, holla, was ist da los? Und schon geht der Wert dieser Banktitel weiter in den Keller. Nehmen dafür vielleicht sogar Verluste in Kauf, um sie vor ihrer vollständigen Entwertung noch irgendwie loszuwerden. Das sind die beiden Abteilungen, in denen die Banken per Zweifel in die Bonität der Staatsschulden, bezogen auf diese Kriterien, hat der Staat eigentlich noch die Hoheit, den Willen und das Vermögen, seinen Standort als Mittel des Wachstums für unser Wachstum zurechtzumachen. Die gesamteuropäischen Rettungsaktionen für Griechenland, dieser aufgelegte Fonds, basiert genau oder nimmt genau Kurs auf diese Spekulation gegen die griechischen Schuldpapiere. Und schon, kaum passiert das, tritt an die Stelle der wunderbaren kapitalistischen Zusammenarbeit zwischen Staat und Finanzkapital ein wechselseitiges Misstrauen. Das Finanzkapital misstraut den Papieren, die gerade noch Teil ihrer Rettung waren, weil unsicher ist, ob diese Papiere tatsächlich für ein Geld stehen, das sich in diesem Land in Kapital verwandeln lässt. Und umgekehrt misstraut der Staat dem Finanzkapital, weil das Finanzkapital doch glatt Staaten mit seinem Geschäft, mit seinem ganz normalen Geschäft, Spekulation auf die Güte von Staatspapieren, in diesem Fall nach unten, in den Bankrott treibt. Und wo sich dieses Misstrauen so richtig durchsetzt, und bei Griechenland war das der Fall, da wird schnell aus dem wechselseitigen Misstrauen die wechselseitige Beschädigung. Das Finanzkapital entzieht dem Staat aus ganz eigenen Geschäftsgründen. Nein, die Papiere kaufe ich nicht, ich kaufe mir andere. Eine ökonomische Grundlage seines Haushalts, Staatsschulden, entzieht ihm das Vertrauen in diese Papiere, die ein Teil seines Haushalts sind, mit denen er sich emanzipiert hat von den Steuereinnahmen. Und die Schädigung durch den Staat verläuft umgekehrt. Der Staat beschädigt mit der Verwendung der Gelder, die er dennoch hat oder auftreibt, beschädigt, mit der Verwendung der Gelder als pure Rettungsmittel in der Krise. Nicht als Wachstumsförderungsmittel, sondern als Rettungsmittel, negativ. Den Kapitalcharakter dieser Gelder, die als Schulden Teil des Geschäfts des Finanzkapitals sind. Dann sind diese Schulden eben nur noch Schulden und sonst nichts. Und da passiert es, um den letzten Gedanken auch nochmal anzuschließen, da passiert es schon mal, dass das Bankkapital dann sagt, wir müssen nicht nur untersuchen, welchen Staatspapieren wir überhaupt noch trauen können im europäischen Raum, sondern wir müssen die Frage stellen, ob nicht der Zweifel sich sogar auf das Geld bezieht, in dem die Staatspapiere emittiert werden. Das ist der Übergang des Zweifels an den Euro selbst. Es werden alle Schuldverhältnisse in Euro abgewickelt. Und wo diese Schuldverhältnisse prekär werden, wo gegen diese Staatsschulden spekuliert wird, wo Bankgeschäfte darüber weiter oder erneut in Schwierigkeiten geraten wollen, da sagen sie, müssen wir nicht unser Geld überhaupt aus dem Euroraum abziehen und woanders hin tun. In Klammern gesagt, die große Frage, die sie dann haben, ist ja, in welches Geld dann? Im Augenblick tun sie es in den Dollar oder taten sie es in den Dollar. Aber so viel große Auswahl an Weltgeldern gibt es ja gar nicht. Es gibt ja bloß diese 2 oder 2,5. Das ist die Lage heute. Warum jetzt Griechenland der erste war, das der Staat war, der da in den Staatsbankrott geraten ist, können wir nachher noch klären. Die Lage heute, nochmal so zusammengefasst, und dann bin ich auch schon fertig. Riesenschulden der kapitalistischen Staaten steht fehlendes Wachstum gegenüber. Das heißt, die zweite Beglaubigungsschiene der Staatsschulden. Die erste Beglaubigung der Staatsschulden war die Hoheit. Alles wird auf mein Kommando. Der Rechtsstaat funktioniert. Die Staatsgewalt ist das Monopol, hat das Monopol. Die gilt. Die zweite Beglaubigung. Schaffen eigentlich die Schulden als Teil des Staatshaushalts Wachstum? Das wird zunehmend prekär. Sodass wir also kapitalistische Staaten mit Riesenschulden haben, fehlendes Wachstum und darüber ein fortgesetzter Zweifel in die Bonität der Staatsschulden. Die Schuldtitel verlieren darüber ihre Funktion, Kapital in der Hand des Finanzkapitals zu sein und sich per Kredit ans industrielle Kapital weiterhin in Kapital zu verwandeln, das sich denn national als Wirtschaftswachstum summiert. Nochmal so zusammengefasst, in normalen Zeiten funktioniert jener alberne, absurde, kapitalistische Mechanismus, dass Schulden wie vorhanden, weggegebenes Geld, wie vorhandenes Geld benutzt wird und sich das in Kapital verwandelt. In der heutigen Krise werden Schulden wegen des fehlenden Wachstums nicht so ohne weiteres Kapital. Dahinter steckt ja ein Minusgeschäft. Sondern sind plötzlich nur noch Schulden, die überall eingetrieben sein wollen, was aber gerade deswegen, weil sie überall eingetrieben sein sollen, nicht mehr so ohne weiteres geht. Daraus erklären sich die seit einem guten halben Jahr gerade mit der Griechenland-Krise begonnenen enormen Anstrengungen, neues, es kommt was Komisches, Vertrauen in Staatsschulden, neues Vertrauen in Verschuldungspolitik zu stiften. Vertrauen jetzt eben nicht als psychologische Kategorie, das müsste deutlich geworden sein, sondern irgendwie versuchen die Staaten zu sagen, unsere Papiere sind nach wie vor so gut wie in den normalen Zeiten, wo ihr sie im Vertrauen auf unsere Hoheit und auf unsere Fähigkeit und unseren Willen, Wirtschaftswachstum voranzubringen, genommen habt. Diese enormen Anstrengungen, diesen zirkelhaften Zusammenhang wieder in Gang zu bringen zwischen Staatsschulden und Finanzkapital, der hat zwei Maßnahmen, diese vertrauensbildenden Maßnahmen, beziehen sich einerseits auf die Banken. Dazu gehört unter anderem dieser alberne Banken-Stresstest, den wir vielleicht nachher noch was sagen können, der ja gleich auch so ausgegeben worden ist. Wer ein bisschen die Zeitung von heute gelesen hat oder vorher, der konnte sagen, das ist nichts anderes als von vornherein, auf diese Art und Weise wollen wir das Vertrauen in die europäischen Banken wieder stärken. Dazu vielleicht nachher noch mal ein bisschen mehr, ob das die Welt sagt, alles Mist, alles Talmi. Die Süddeutsche sagt, klasse, erster Schritt. Muss man mal klären, was das ist. Vielleicht haben wir Zeit dazu. Und dafür sorgen auf der anderen Seite die staatlichen Programme, die staatlichen Sparprogramme. Auch die wollen Vertrauen wieder gerade beim Finanzkapital darüber stiften, dass der Staat zeigt mit dem Sparen, dass er die Macht hat, dort zu sparen, wo es sich bei seiner Geldverwendung um rein, wie es so schön heißt, konsumtive und weniger um investive Ausgaben handelt. Also bei den Leuten. Das ist eine wichtige Angelegenheit. Diese Vertrauensbildung ist wichtig. Hallo, liebes Finanzkapital, wir kriegen das hin, ein Sparprogramm aufzulegen, was vor allen Dingen die kleinen Leute zahlen müssen. Erinnert euch nochmal an die Debatten, als die Griechenland-Sparprogramme von den europäischen Staaten ihnen aufgedrückt wurden. Da hieß es immer, macht das griechische Volk das mit? Hat der Staat tatsächlich seinen Laden so im Griff, dass das Volk das mitmacht? Das Ganze war, das Sparprogramm, da erkennbar ein Test auf die Belastbarkeit der politischen Hoheit und die Belastbarkeit des politischen Willens Griechenlands. Bei Deutschland, als Deutschland jetzt vor einigen Wochen das Sparprogramm aufgelegt hat, hat man das nie gehört, diese Frage. Macht das deutsche Volk das mit? Nichts davon war zu hören. Da war umgekehrt nur die Frage, ob das nicht das Wachstum weiter schädigt. Sparen ist doch nicht gut fürs Wachstum. Aber die griechische Sorge hat keinen einzigen Zeitungsschreiberling und auch keinen Wirtschaftsprofessor in Sachen deutsches Sparprogramm bewegt. International gibt es anscheinend überhaupt keine Klagen in der Hinsicht, dass der hiesige Staat sein Volk in dieser Hinsicht Material für Sparprogramme zu sein benutzen kann. Ja, damit ist eigentlich die letzte Frage vom Anfang geklärt, wie die aktuellen Sparvorhaben, die jetzt in dem Schäuble-Papier genannt worden sind, zur Staatsverschuldung stehen. Ich habe gesagt, quantitativ stehen sie in keinem Verhältnis. In 5 Jahren will er 30 Milliarden, auch noch unter Vorbehalt, einsparen. Wie steht das zu Billionenverschuldung? In keinem. Also die Sache mit Sparen, Schulden abbauen ist ein Quatsch. Das ist nicht mal ein Tropfen auf einen heißen Stein. Nein, worum geht es? Das ist jetzt beantwortet. Es geht um was anderes. Es geht um Wiederherstellung des Vertrauens des Finanzkapitals, des nationalen und des internationalen, in die nationale bzw. in dem Fall europäische Verschuldungspolitik. Und dafür haben große Teile des deutschen, aber übrigens auch der europäischen Völker, schaut euch das spanische, portugiesische Sparprogramm an, gerade zu stehen. Damit wird für Vertrauen geworben. Letzter Satz, übrigens, das darf man nicht umdrehen. Das heißt nicht, dass in normalen Zeiten, wo der Zusammenhang, die Zusammenarbeit zwischen Staat und Finanzkapital so wunderbar symbiotisch fast funktioniert, dass es da den Leuten gut ginge. Da habe ich vorhin schon gesagt, die Normalität dieses Zirkels zwischen Staat und Finanzkapital unterstellt, dass das Finanzkapital und der Staat überhaupt keine Sorge haben müssen, dass die Kredite, die das industrielle Kapital von VW über BMW, Siemens und sonst was, dort genau die Funktion haben, die sie haben sollen, das Geschäft anzukurbeln, dieses nationale Kapital auf dem Weltmarkt erfolgreich zu machen. Und das geht natürlich nur, wenn man die Leute ordentlich ausbeutet und die Leute das auch mitmachen.